Abschnitt 13 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel, Teil 1. Wir hatten nunmehr von Ceylon genug, obgleich 60 bis 70 von unseren Leuten durchaus noch einmal an Land gehen wollten, um sich zu rächen. Doch redete es ihnen William endlich aus, der sowohl bei der Mannschaft als bei uns Befehlshabern ein so großes Ansehen genoss, dass er mehr als irgendeiner von uns über die Mannschaft vermochte. Sie schrien wütend nach Rache, wollten durchaus an Land gehen und 500 von den Einwohnern töten. »Nun gut«, sagte William, »und wenn ihr es auch tut, was gewinnt ihr dabei?« »Ei was«, erwiderte der Wortführer des unzufriedenen Haufens. »Wir wollen Genugtuung haben.« »Ganz recht«, sagte William wieder, »aber was wird es euch nützen?« Auf diese Einwendung hin wussten sie nichts mehr zu antworten. »Überdies«, fuhr William fort, »besteht, wenn ich mich nicht irre, euer Hauptgeschäft darin, Geld zu erwerben. Wenn ihr daher auch 2.000 bis 3.000 von diesen armen Geschöpfen überwindet und tötet, was könnt ihr von ihnen bekommen, da sie kein Geld besitzen? Bei diesen armen, nackten Schelmen ist ein für allemal nichts zu holen. Dagegen ist es mehr als wahrscheinlich, dass ihr bei einem solchen Unternehmen wenigstens ein Dutzend von eurer Gesellschaft verlieren würdet. Sagt mir einmal, wo da der Gewinn sein soll und welchen Ersatz ihr der Gesellschaft für die Gefallenen bieten könntet.« Kurz, William setzte seine Gründe mit solcher Überzeugungskraft auseinander, dass die Leute einsahen, es würde eine bloße Abschlachterei sein, wenn sie auf ihrem Vorhaben bestünden. Sie gaben jetzt selbst zu, dass die Eingeborenen ein Recht auf ihr Eigentum hätten, sie aber keines, es ihnen wegzunehmen und unschuldige Leute zu töten, welche bloß nach den Geboten des Naturgesetzes gehandelt hatten. Sie gestanden, dass dies ebenso gut ein Mord wäre, als wenn einer einem Fremden auf der Straße auflauern und ihn mit kaltem Blute für nichts und wieder nichts töten wollte, ohne Rücksicht darauf, ob dieser Fremde ihn beleidigt hätte oder nicht. Indes versetzte uns ein anderer Zufall in die Notwendigkeit, uns abermals mit diesen Leuten einzulassen, bei welcher Gelegenheit dem abenteuerreichen Leben unserer ganzen Gesellschaft beinahe ein rasches Ziel gesetzt worden wäre. Denn etwa 3 Tage, nachdem wir von dem Kampfplatz abgezogen und wieder in See gestochen waren, wurden wir von einem heftigen Sturme von Süden her oder vielmehr von einem Orkan von allen Punkten des Südens her überfallen, denn er wütete und raste auf die schrecklichste Weise. Wir waren nicht imstande, das Schiff länger zu regieren. 3 Mastsegel wurden zerschlitzt und zuletzt die Hauptmaststange herabgeworfen. Kurz, wir wurden 1 oder 2-mal rechts gegen das Ufer getrieben und einmal wären wir an einer gewaltigen Klippenreihe, etwa 1/2 Meile vom Ufer entfernt, zu 1.000 Stücken zertrümmert worden, hätte nicht der Wind gerade im entscheidenden Augenblicke gewechselt. Da er indes sehr oft umschlug, so setzten wir alle Segel bei und gelangten in 1/2 Stunde wieder mehr als 1 Meile weit in die offene See. Hierauf blies der Wind mit ziemlicher Wut südwestlich und trieb uns wieder ein gut Stück östlich nach der Klippenreihe zurück, wo wir eine große Öffnung zwischen den Felsen und dem Lande fanden und uns bemühten, hier zu ankern. Allein wir fanden bald, dass sich der Platz nicht dazu eignete, denn der Grund bestand aus lauter felsigem Gestein. Wir segelten also durch die Öffnung hindurch, welche etwa 4 Meilen lang war. Der Sturm dauerte fort, und nun fanden wir eine schreckliche, höchst gefährliche Küste, so dass wir nicht wussten, was wir beginnen sollten. Wir strengten unsere ganze Sehkraft an, um irgendeinen Fluss, eine Landzunge oder eine Bucht zu entdecken, wo wir einlaufen und ankern könnten, fanden aber geraume Zeit nicht, was wir suchten. Endlich erblickten wir eine große Landspitze, welche südlich weit in die See hineinragte und so lang war, dass wir bald deutlich einsahen, wenn der Wind so anhielt, so konnten wir sie nicht umsegeln. Wir schifften daher möglichst unter der Leeseite dieses Punktes weiter und ankerten endlich an einer Stelle von etwa 12 Faden Tiefe. Aber in der Nacht wechselte der Wind aufs Neue und blies so fürchterlich, dass unsere Anker schleppten und das Schiff fortgetrieben wurde. Trotz der Hilfe, die uns unser Notanker bot, fanden wir, als es tagte, zu unserer unendlichen Bestürzung, dass das Schiff gestrandet war. Da die Flut vorüber war, das Wasser aber immer noch ein wenig ablief, so lag das Schiff beinahe trocken auf einer harten Sandbank. Die Eingeborenen stürzten in großen Scharen herbei, um uns zu sehen, und da sie sich nicht denken konnten, wer wir wären, gafften sie uns als eine Art Meerwunder an und zerbrachen sich die Köpfe, was sie tun sollten. Ich habe Grund zu glauben, dass sie sogleich eine Botschaft absandten mit der Nachricht, es sei ein Schiff da, und zwar in dem bereits angegebenen Zustande, denn am folgenden Tage erschien ein großer Mann, den wir anfangs für ihren König hielten, denn er hatte eine Menge Leute bei sich, darunter viele mit Wurfspießen in der Hand, die so lang waren wie kurze Gewehre. Sie kamen alle an den Rand des Wassers hinab und stellten sich unmittelbar vor unseren Augen in guter Ordnung auf. Etwa eine Stunde lang standen sie so da, ohne eine Bewegung zu machen. Dann aber näherten sich etwa 20 Mann, von denen einer eine weiße Flagge vorantrug. Sie warteten bis an die Mitte des Leibes ins Wasser, denn die See ging nicht mehr so hoch wie früher, da der Wind nachgelassen hatte und nun vom Ufer aus seewärts blies. Der Mann hielt eine lange Rede an uns, wie wir aus seinem Gebärdenspiel entnehmen konnten, und wir hörten zuweilen seine Stimme, konnten aber kein Wörtlein verstehen. William, der uns bei jeder Gelegenheit so nützliche Dienste geleistet, hatte nach meiner Ansicht auch hier wiederum das Verdienst, uns allen das Leben zu retten. Die Sache verhielt sich nämlich so. Der riesenhafte Redekünstler stieß, als er mit seiner Rede zu Ende war, 3 laute Schreie aus. Ich weiß diesen Tönen keine andere Benennung zu geben. Sodann senkte er 3-mal seine weiße Flagge und machte endlich 3 Bewegungen gegen uns, dass wir zu ihm kommen sollten. Ich gestehe, dass ich der Ansicht war, man sollte das Boot bemannen und zu ihnen hinsegeln, aber William wollte es mir durchaus nicht gestatten. Er sagte, wir dürften niemandem trauen. Wenn es Barbaren wären, so würden wir samt und sonders alle von ihnen niedergemacht. Wären es aber Christen, so würden wir nicht viel besser fahren, sobald sie unseren wahren Charakter erführen. Die Malabaren, und zu dieser Rasse gehörten wohl diese Leute, wären von jeherheim tückisch gegen jedermann gewesen, der in ihre Hände gefallen. Wenn wir daher auf unsere Sicherheit bedacht sein wollten, so sollten wir unter keinen Umständen zu ihnen gehen. Ich widersprach ihm lange und bemerkte ihm, meiner Ansicht nach habe er zwar noch immer recht gehabt, aber diesmal treffe er gewiss nicht das Wahre. Ich für meine Person wollte mich ebenso wenig in unnötige Gefahren stürzen als er oder irgendein anderer. Aber alle Nationen in der Welt, selbst die wildesten, hielten das Versprechen, das sie durch eine Friedensfahne gegeben, für etwas Heiliges. Ich bewies ihm dies an mehreren Beispielen, besonders aus der Geschichte meiner afrikanischen Reise, und setzte hinzu, ich könnte diese Leute unmöglich für bösartiger halten als einige von jenen Völkerschaften, mit denen ich damals zusammengetroffen. Überdies, sagte ich, scheine unsere Lage derart zu sein, dass wir jedenfalls in fremde Hände geraten müssten, und wir würden daher weit besser tun, durch einen freundschaftlichen Vertrag als durch eine erzwungene Unterwerfung in ihre Gewalt zu fallen, wenn sie wirklich eine verräterische Absicht hegen sollten. »Ganz gut, mein Freund«, versetzte William. »Wenn du hingehen willst, so kann ich dich nicht hindern. Nur will ich dir dann beim Abschied das letzte Lebewohl sagen, denn verlass dich darauf, dass du uns nie wiedersehen wirst. Ob wir in dem Schiffe am Ende besser davonkommen werden, das kann ich nicht behaupten, aber dafür bürge ich dir, dass wir unser Leben nicht ohne Not und mit so kaltem Blute hingeben werden, wie du zu tun im Begriffe bist. Wir werden uns wenigstens so lange wie möglich halten und am Ende wie Männer sterben, nicht aber wie Narren, die sich von einer Handvoll heimtückischer Barbaren in die Falle locken lassen.« William sagte dies mit solcher Erregung und dabei mit einer so richtigen Würdigung unserer Lage, dass mir die Gefährlichkeit meines Planes doch endlich einzuleuchten begann. Ich hatte ebenso wenig Lust, als er mich niedermachen zu lassen, und doch mochte ich um mein Leben nicht so ängstlich sein wie er. »Aber Freund William«, sagte ich, »was sollen wir denn tun? Du siehst, in welcher Lage wir sind und was uns bevorsteht. Etwas muss getan werden, und zwar sogleich.« »Nun gut«, erwiderte William, »ich will dir sagen, was du tun sollst. Fürs Erste lass auch eine weiße Flagge aufpflanzen. Sodann bemanne die Schaluppe und die Pinasse mit so viel Mann, als hineingehen, ohne im Gebrauch ihrer Waffe behindert zu werden. Und lass mich mit ihnen fahren. Du sollst dann sehen, was wir tun werden.« »Ergeht es mir übel, so kannst du dich wenigstens retten und dich dabei beruhigen, dass mein Unglück meine eigene Schuld war. Jedenfalls mag dir dann meine Torheit zu einer Lehre dienen.« Ich wusste anfangs nicht, was ich erwidern sollte, aber nach einer Pause sagte ich: »William, William, es würde mir ebenso leid tun, wenn du umkämst, als wenn mir selbst ein Unfall begegnete. Und falls das Unternehmen mit Gefahr verbunden ist, so verlange ich, dass du dich ihr ebenso wenig aussetztest wie ich. Deshalb wollen wir lieber alle zusammen auf dem Schiffe bleiben und gemeinschaftlich dem gleichen Schicksal entgegengehen.« Nein, nein, entgegnete William. Mit meinem Plane ist keine Gefahr verbunden, und du kannst mit mir gehen, wenn du Lust hast. Wenn du dich nur in meine Anordnungen fügen willst, so verlass dich darauf, dass wir, obgleich wir uns von den Schiffen entfernen, mit diesen Wilden nur bis auf die nötige Nähe zusammentreffen werden, um mit ihnen zu sprechen. Du siehst, sie haben keine Boote, um zu uns zu kommen. Aber es wäre mir lieber, wenn du meinen Rat annähmest und auf dem Schiffe die Signale befolgtest, die ich vom Boote aus geben werde. Im Übrigen können wir ja die Sache noch näher besprechen, ehe wir abfahren. Da ich hieraus ersah, dass William bereits einen fertigen Plan in seinem Kopf hatte und wegen der zu treffenden Maßregeln nicht in Verlegenheit war, so erklärte ich mich, er solle für diese Fahrt der Kapitän sein. Wir wollten uns alle unter seinen Befehl stellen, und ich selbst würde für ihre pünktlichste Befolgung Sorge tragen. Nach dieser Verabredung beorderte er 24 Mann in die Schaluppe, 12 Mann in die Pinasse, und da die See gerade ziemlich ruhig war, so segelten sie, sämtliche sehr gut bewaffnet, ab. Er befahl uns, alle Kanonen des großen Schiffes auf der dem Ufer zunächst gelegenen Seite mit Musketenkugeln, alten Nägeln und allen möglichen Stücken alten Eisens und Bleis zu laden und sie schussfertig zu halten, sobald wir sähen, dass sie die weiße Flagge senkten und in der Pinasse eine rote aufpflanzten. Nachdem diese Bestimmungen festgesetzt waren, segelten sie gegen das Ufer zu. William in der Pinasse mit 12 Mann und hinter ihm die Schaluppe mit 24 Mann, sämtlich handfeste, entschlossene Burschen und sehr gut bewaffnet. Sie ruderten so nahe am Ufer hin, dass sie mit den Eingeborenen sprechen konnten. Dabei hatten sie wie diese eine weiße Flagge aufgepflanzt und erboten sich zu einer Unterredung. Die Tölpel von Eingeborenen, denn ich kann sie nicht anders nennen, zeigten sich sehr höflich. Als sie aber fanden, dass wir sie nicht verstehen konnten, so brachten sie einen alten Holländer herbei, der schon seit vielen Jahren ihr Gefangener war, und beauftragten ihn, mit uns zu sprechen. Der wesentliche Inhalt seiner Rede war, der König des Landes habe seinen General hierher gesandt, um zu erfahren, wer wir wären und was wir hier trieben. William, der auf dem Stern der Pinasse stand, antwortete ihm, er, der seiner Sprache nach ein Europäer sei, werde wohl leicht einsehen, wer wir wären und in welcher Lage wir uns befänden. Das Schiff sei auf den Sand gelaufen, und somit könne er sich wohl denken, dass wir hier nichts anderes trieben, als was man mit einem Schiffe in solcher Not tun könne. Er, William, wünsche nun auch seinerseits zu erfahren, warum sie in solcher Anzahl, und zwar bewaffnet, gekommen seien, wie wenn sie uns bekriegen wollten. Der Holländer antwortete, sie hätten guten Grund gehabt, ans Ufer herabzukommen, indem das Erscheinen von fremden Schiffen an der Küste das Land jedes Mal in Unruhe versetzte, und da unsere Fahrzeuge wohl bemannt, auch mit Kanonen und sonstigen Waffen wohl versehen seien, so habe der König einen Teil seiner Krieger gesandt, um im Falle einer feindlichen Landung sich zur Wehr zu setzen. Aber, fuhr er fort, da ihr euch in solcher Not befindet, so hat der König seinem General den Befehl gegeben, euch alle mögliche Hilfe zu leisten und euch zu sich ans Ufer eingeladen, um euch mit der größten Höflichkeit zu empfangen. William erwiderte schnell, »Ehe ich dir antworte, ersuche ich dich mir zu sagen, wer du bist, denn deiner Sprache nach musst du ein Europäer sein.« Jener sagte, er sei ein Holländer. »Das höre ich recht wohl aus deiner Sprache«, sagte William. »Aber bist du auch wirklich ein geborener Holländer, oder bist du hierzulande geboren und hast vielleicht durch den Umgang mit den Holländern, die sich auf dieser Insel niedergelassen haben, das Holländische gelernt?« »Nein«, sagte der alte Mann, »ich bin gebürtig aus Delft in Holland.« »Gut«, versetzte William, »aber bist du ein Christ oder ein Heide oder was wir einen Renegaten nennen?« »Ich bin ein Christ«, sagte er. »Du bist also Holländer und Christ, sagst du. Aber bist du ein freier Mann oder in Diensten?« »Ich stehe in den Diensten des Königs hier, und zwar bei seinen Kriegern.« »Aber bist du ein Freiwilliger oder ein Gefangener?« »Ich war allerdings zu Anfang ein Gefangener, bin aber jetzt in Freiheit und insofern ein Freiwilliger.« »Das heißt, nachdem du anfangs Gefangener gewesen bist, hast du jetzt die Freiheit, ihnen zu dienen. Aber bist du so frei, dass du, wenn du wolltest, zu deinen Landsleuten gehen dürftest?« »Nein, das will ich nicht sagen. Meine Landsleute leben weit von hier in den nördlichen und östlichen Teilen der Insel, und ohne ausdrückliche Erlaubnis des Königs darf niemand zu ihnen gehen.« »Gut, und warum hast du dir diese Erlaubnis nicht ausgewirkt?« »Ich habe nie darum ersucht.« »Vermutlich, weil du wusstest, dass du sie nicht bekommen hättest.« »Ich kann mich darüber nicht auslassen, Aber warum fragst du mich das alles? Ei, ich habe meinen guten Grund. Wenn du ein Christ und kein Gefangener bist, wie kannst du dich diesen Barbaren als Werkzeug hergeben, um uns, deine Mitchristen, an sie zu verraten? Beweist dies nicht eine ruchlose Gesinnung? Wie könnt ihr sagen, dass ich euch verraten will? Bringe ich euch nicht die Nachricht, dass der König euch einladen lässt, an Land zu kommen und dass er Befehl gegeben hat, euch höflich zu behandeln und zu unterstützen? Wenn du ein Christ bist, woran ich übrigens sehr zweifle, so frage ich dich, glaubst du, dass der König oder Häuptling, wie du ihn nennst, es mit diesen Versprechungen halbwegs aufrichtig meint? Er verspricht es euch durch den Mund seines Generals. Ich frage dich nicht, was er verspricht oder durch wen, sondern ich frage dich nur, kannst du sagen, du seist überzeugt, dass er sein Versprechen halten wolle? Wie kann ich dafür bürgen? Wie kann ich wissen, was er im Sinne hat? Du kannst doch sagen, was du glaubst. Ich kann bloß sagen, dass er es tun will, und ich glaube, er wird es tun. Du bist, wie ich sehe, ein doppelzüngiger Christ. Nun, ich will dir die Frage anders stellen. Willst du sagen, du selber glaubst es und rätst uns, es auch zu glauben und auf diese Versprechungen hin unser Leben in ihre Hände zu geben? Ich bin nicht dazu da, euer Ratgeber zu sein. Du scheust dich vielleicht, deine wahre Meinung auszusprechen, weil du in ihrer Gewalt bist. Aber versteht denn einer von diesen da, was wir beide sprechen? Können sie Holländisch sprechen? Nein, kein einziger. Deswegen habe ich nicht die mindeste Besorgnis. Nun gut, so antworte mir offen, wenn du ein Christ bist. Können wir es auf ihre Worte hin mit Sicherheit wagen, uns in ihre Hände zu geben und ans Ufer zu kommen? Ihr geht mir sehr scharf zu Leibe. Aber lasst mich jetzt auch eine Frage stellen. Habt ihr Aussicht, mit eurem Schiff wieder flott zu werden, wenn ihr euch dessen weigert? Ja, allerdings. Jetzt, da der Sturm vorüber ist, sind wir deshalb ohne Sorge. Dann kann ich nicht sagen, dass es das Beste für euch wäre, ihnen zu trauen. Gut, das heißt ehrlich gesprochen. Aber was soll ich ihnen dann sagen? Finde sie mit schönen Worten ab, wie sie es auch mit uns gehalten haben. Mit was für schönen Worten? Ei, sie sollen dem Könige melden, wir seien Fremde und durch einen gewaltigen Sturm an die Küste verschlagen. Wir danken ihm aufs Herzlichste für sein höfliches Anerbieten und werden dasselbe, wenn wir dessen benötigt sein sollten, mit der größten Erkenntlichkeit annehmen. Vorläufig aber hätten wir keinen Grund, ans Ufer zu kommen, und überdies können wir das Schiff in seinem gegenwärtigen Zustande nicht gut verlassen, sondern müssen daran arbeiten, es wieder flott zu machen, da wir alle Aussicht haben, in wenigen Tagen es wieder ganz instand gesetzt zu haben und die Anker auswerfen zu können. Aber er wird erwarten, dass ihr ans Ufer kommt, ihn besucht und ihm für seine Höflichkeit ein Geschenk macht. Sobald wir unser Schiff wieder instand gesetzt und die Ritzen verstopft haben, so werden wir ihm unsere Ehrfurcht beweisen. Ja, ihr könntet aber ja ebenso gut schon jetzt zu ihm kommen. Halt, Freund, ich sagte nicht, wir wollten dann zu ihm kommen. Du sprachst von einem Geschenke, und das meinte ich mit dem Ausdrucke, ihm unsere Ehrfurcht zu beweisen. Gut, aber ich werde ihm sagen, ihr werdet ans Ufer kommen, wenn euer Schiff wieder flott ist. Ich habe darauf nichts zu erwidern. Du kannst ihm sagen, was du für gut hältst. Aber er wird in große Wut geraten, wenn ich ihm dies nicht verspreche. Über wen wird er in große Wut geraten? Über euch. Was haben wir danach zu fragen? Ei, er wird sein ganzes Heer gegen euch senden. Und wenn auch das ganze Heer schon da wäre, was meinst du wohl, was es gegen uns ausrichten könnte? Er wird erwarten, dass es eure Schiffe verbrenne und euch alle zu ihm führe. Sage ihm, er solle es einmal versuchen, dann werde er gewiss in seine eigene Grube fallen. Er hat eine ungeheure Anzahl Leute. Hat er auch Schiffe? Nein, Schiffe hat er nicht. Auch keine Boote. Nein, auch keine Boote. Nun, wie kannst du denn glauben, dass wir uns vor seinen Soldaten fürchten? Was könntest du gegen uns ausrichten, wenn du auch 100.000 Mann bei dir hättest? Ei, sie könnten euch verbrennen. Verbrennen, meinst du? Ja, das könnten sie allerdings, aber sie werden es nicht versuchen. Sie sollen es nur einmal auf ihre Gefahr probieren. Ich versichere dir, wir werden eure 100.000 Mann zusammenschmettern, sobald sie in den Bereich unserer Kanonen kommen. Aber wenn der König euch Geiseln für eure Sicherheit gibt. Wen kann er geben, außer lauter Sklaven und Dienern wie du bist? Lauter Leute, deren Leben er so wenig achtet als wie einen Hund. Wen verlangt er als Geisel? Seine Gnaden ihn selbst. Was würdet ihr mit ihm tun? Was er auch mit uns tun würde, ihm den Kopf abschneiden. Und was würdet ihr mit mir tun? Mit dir? Wir würden dich in dein Vaterland zurückbringen. Zwar verdienst du weiter nichts als den Galgen, wir würden aber doch wieder einen Menschen und Christen aus dir machen und nicht an dir handeln, wie du an uns gern gehandelt hättest. Dich nicht an grausame wilde Heiden verraten, welche keinen Gott kennen und kein Gefühl für die Mitmenschen haben. Ihr bringt mich da auf einen Gedanken, über den ich morgen weiter mit euch sprechen will. Damit trennten sie sich. William aber kam wieder an Bord und erzählte uns weitläufig seine Unterredung mit dem alten Holländer, die für mich sehr belehrend war, denn ich sah aufs Neue, dass William sich weit besser auf solche Verhandlungen verstand als ich. Ende von Abschnitt 13.